Anlässlich des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni besichtigten Zhou Ilmin, Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas und ihre Mitglieder, am 9. Juni die historische revolutionäre Gedenkstätte auf der Insel Suk. In der Vergangenheit hatte Genosse Kim Il-sung mit den südkoreanischen Politikern, die an der gemeinsamen Tagung zwischen Nord- und Süd teilnahmen, die Insel Suk besucht und ihnen die Richtung für die Wiedervereinigung des Vaterlandes erklärt.